Ja, hallo, wir haben uns nochmal an den Ausgang geschlichen, denn Unglaubliches ist hier passiert. Mavi Phoenix steht schon auf der Bühne, die ersten 4 Songs übertragen wir euch nicht, weil sie hat gesagt, diese Songs hat sie noch nie live gespielt, die sind so neu, die sind nur exklusiv für Fritzhörer hier vor Ort. Wir werden uns gleich darauf schalten, versprochen, aber Unglaubliches, ich habe gerade Nico getroffen. Wir kennen Nico, wir kennen uns aus einer anderen Geschichte, die hat mit Kartoffelsuppe zu tun, die können wir jetzt hier nicht weiter ausführen, aber du hast gerade etwas erzählt, unfassbar. Was hast du heute hier vor? Ich habe vor, meiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, live on stage bei Milliarden und bin ein bisschen aufgeregt. Oh, Halleluja, ich habe vorhin die Setliste von Milliarden gesehen. Wir haben alle gedacht, hä, Antrag, was heißt denn? Du bist derjenige, der mit einer Freundin nachher, warst du schon mal auf so einer großen Bühne? Also vor 3000 Leuten noch nicht, nein. Also ich bin Schauspieler und bin Bühnen gewöhnt, aber 3000 Leute in einer ausverkauften Columbia-Halle oder fast ausverkauften, nee, das war noch nicht der Fall. Wie willst du das nachher anstellen? Weil du musst deiner Freundin irgendwie sagen, Toilette oder was? Ja, also ich werde nach dem 4. Song irgendwie abhauen und hoffen, dass ich, also dass sie eher sagen, ich bin auf Klo und... oh Gott, ey, jetzt sind wir nochmal doppelt aufgeregt, Nico. Also Milliarden treten auf um 21.25 Uhr. Ja. Wir werden euch das Milliardenkonzert wie alle anderen heute auch live übertragen. Das heißt, wenn alles gut läuft, dann hört ihr Nico gegen 21.40 Uhr, 45. Wenn ich dann schon verlobt bin vielleicht. Also musst du auch noch die Verlobung? Also wenn sie ja sagt, ne? Also ich hab den Ring dabei, ich hab mir extra ein paar Worte aufgeschrieben, damit ich auf der Bühne nicht ganz zittrig werde und gar nichts mehr weiß. Oh Gott, Leute, das wird hier ein richtig krasser Abend. Toll. Also wir sind sehr aufgeregt. Nico, ey, dann drücken wir dir alle Daumen. Das wird danke, schön. Das danke. Wird schön. Ich hoffe. Und wir sind ja auch live dabei. Wir können ja danach uns nochmal treffen, drüber sprechen. Gerne. Aber nur, wenn sie ja sagen. Wir können ja Auswertung machen. Montag bei den Radefritzern. Morgen stehst du früh auf, rufen wir dich an. Machen wir. Alles klar. Nico, danke, dass wir im Geheimen jetzt hier darüber reden durften. Ja, dann ja. Tu so, lass dir nichts anmerken. Ja, ich. Kurz ich, nach halb zehn dann auf der Bühne. Ja. Nico, viel Spaß. Danke. Ihr habt's gehört, Leute. Also wir schalten uns gleich auf. Wir gehen jetzt mal wieder in die Halle zurück. Sobald die 4 Songs von Mavi Phoenix die ersten bei sind, sag ich euch sofort Bescheid und dann seid ihr auch mit live dabei. Und denkt daran, Radio anzulassen, denn spätestens 21.40 Uhr, 45 ist Nico dann auf der Bühne bei Milliarden. Ey Nico, also später. Danke. Jetzt ein Song, der passt auch nicht mehr ganz. Best Friend.